Şen. Guten Evet. Tag. Guten Tag. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich zuerst Ihre persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Schmidt. Schmidt mit D und T. Mit DT, richtig, ja. Okay. Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Wann bin ich geboren? Ich bin am 15. Juni 1984 geboren. Okay, wie viel wiegen Sie? Ich wiege 72 Kilo. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter. Okay, Herr Schmidt, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich habe seit ungefähr 8 Wochen immer wieder Fieber und ich kriege schlecht Luft. Ich war damit vor 6 Wochen in der Uniklinik. Die haben mir in die Nasennebenhöhlen reingeguckt und die haben gesagt, ich hätte eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich habe 10 Tage Antibiotikatherapie bekommen. Die haben mich nach Hause geschickt und wenige Tage später hat das Ganze wieder angefangen. Und jetzt schwitze ich wie verrückt, ich habe mein Gewicht verloren, ich kann nichts mehr essen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, alles klar. Ein Moment. Ja, zuerst möchte ich über Fieber sprechen. Seit 8 Wochen haben Sie Fieber. Ja, richtig. Wie hoch ist ungefähr Fieber? Also das letzte Mal, als ich gemessen habe, waren es 39,5 Grad Celsius. Ja, haben Sie dagegen etwas eingenommen? Ich habe öfters mal Paracetamol genommen, das geht runter, aber ein paar Stunden später kommt es wieder hoch. Mhm. Ja. Und über Ihre Luftnot. Tritt diese Luftnot bei Belastung auf oder auch in Ruhe? Also ich habe keine Luftnot. Ich kriege nur durch die Nase keine Luft. Ach so, okay. Haben Sie vorher oder früher andere Infektionen überstanden, außer Nasennebenhöhlenentzündung? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich war bisher immer kerngesund. Aber Sie haben häufiger diese Entzündung. Nein, wie gesagt, ich habe diese Beschwerden seit 8 Wochen. Vorher habe ich sowas nie gehabt. Ja, aber Sie haben erwähnt, dass Sie vor 6 Wochen Ja. wurde Nasennebenhöhlenentzündung diagnostiziert. Dann Sie haben Ja. Antibiotikum eingenommen, aber Ja. trotzdem wieder haben Infektion bekommen, haben Sie. Ich weiß nicht, ob das eine Infektion ist. Ich hatte nur gesagt, die Uniklinik ist davon ausgegangen, dass da eine Infektion vorliegt und die haben mich mit Antibiotika behandelt. Aber wenige Tage später war das Problem wieder da. Ich weiß nicht, ob das eine Infektion ist. Wie viel haben Sie erwähnt, dass Sie Gewichtsverlust bekommen? Wie viel Also Kilogramm? in den letzten 8 Wochen waren es ungefähr 8 Kilo. Okay, ist das unwillkürlich oder wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit ist in den letzten 8 Wochen schlechter geworden. Das Schwitzen. Meinen Sie Ja. Nassschweiß oder kalten Schweiß? Also ich schwitze sowohl Tag und Nacht. Müssen Sie Nachtwäsche wechseln? Hin und wieder, ja, das Bett ist dann völlig nass geschwitzt. Ich stehe dann auf, mache die Bettwäsche neu und ziehe mich auch um. Ja, bekommen Sie Stuhlfrost? Manchmal, wenn ich nass geschwitzt bin, dann ist mir auch kalt. Herr Schmitz, haben Sie bemerkt, dass in Ihre Körperteile Blauflecken hat? Haben. Blaue Flecken habe ich nicht bemerkt, nee. Oder ist Ihnen zum Beispiel Nasenbluten oder Zahnfleischbluten aufgefallen? Nee, das habe ich auch nicht. Okay. Ist Ihnen übel? Nee, Oder Übelkeit habe ich nicht. Nein. mussten Sie sich übergeben? Nee, das habe ich auch noch nicht. Okay, haben Sie Kopfschmerzen oder andere Beschwerden? Also so ein bisschen Kopfschmerzen so im vorderen Gesichtsbereich habe ich, ja, aber sonst nicht. Das habe ich aber früher nie gehabt, muss ich sagen. Wann haben Sie Antibiotikum letztes eingenommen? Also das sind, wie gesagt, jetzt ungefähr 6 Wochen her. Ansonsten in näher keine Antibiotika. Nee, in den letzten Tagen habe ich keine Antibiotika genommen. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, habe ich nicht. Oder kriegen Sie Luftnot? Nee, Luftnot kriege ich auch nicht. Wie gesagt, nur habe ich das Gefühl, meine Nasen sind zu und ich kriege Ja. keine Luft. Ja, alles klar, verstanden. Haben Sie Herzklopfen oder Herzrasen wahrgenommen? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ist Ihnen in Ihrer irgendwohin Lymphknotenvergrößerung bemerkt oder aufgefallen? Nee, habe ich jetzt nicht bemerkt. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nee, Schwindel habe ich auch nicht. Fühlen Sie sich müde, müdig? Also in den letzten Wochen zunehmend, ja. Ja, leistungsfähig bin ich nicht mehr. Also arbeiten kann ich nicht damit, nein. Okay. Haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Ja, na klar, wie gesagt, ich kriege dann keine Luft, ich muss dann durch den Mund atmen, dann trocknet mir alles aus und dann wache ich auf und kann dann nicht mehr weiter schlafen. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit beim Hausarzt oder anderem Arzt gewesen, außer Uniklinik? Ja, nochmal bei einem HNO-Arzt. Aber auch der hatte gesagt, das sieht aus wie eine Nasennebenhöhlenentzündung. Wollte mir Ja. wieder Antibiotika verschreiben, habe ich abgelehnt. Ansonsten waren Sie noch an der Nee, Arzt gewesen? sonst war ich bei keinem anderen Arzt. Jetzt bin ich hier, weil es nicht mehr geht. Ich schaffe es nicht mehr. Ja, alles klar, Herr Schmidt. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüsendysfunktion? Nee, habe ich nicht. Sie haben keine Vorerkrankungen. Nein, ich habe keine Vorerkrankung. Das will ich doch auch Okay. so sagen. Ich bin ja 38 Jahre alt. Ich will ja nicht krank sein. Ja, aber trotzdem muss ich fragen, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nee, gar keine. Ist bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Sie meinen jetzt gegen Covid? Genau. Ja, gegen Covid bin ich geimpft und geboostert, ja. Super. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, ich bin seit der Pandemie nicht mehr im Ausland gewesen. Okay, alles klar. Herr Schmidt, rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Trinken Sie Alkohol? Ganz selten, wenn ich mal irgendwie eingeladen bin, vielleicht zum Abendessen oder so, aber sonst nicht. Okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Drogen? Nein, nein, nein. Ich habe nichts mit Drogen am Hut. Okay, alles gut. Was sind Sie von Beruf, Herr Schmidt? Ich bin Ingenieur. Welche Ingenieur sind Sie? Ich bin Maschinenbauingenieur. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Wohnen Sie alleine? Ja, ich von allein. Okay. Herr Schmidt, leben Ihre Eltern noch? Ja, die sind noch am Leben. Ja, ist in Ihrer Familie oder Ihre Eltern irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Also meine Mutter hat so ein bisschen mit Blutdruck zu kämpfen. Und mein Vater hatte mal einen Herzinfarkt gehabt, aber sonst wüsste ich nicht. Okay, alles klar. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay, Herr Schmidt, ich würde ein paar Fragen stellen über Ihre aktuellen Beschwerden. Leiden Sie unter Sehstörungen oder Ohrstörungen? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, hatten Sie einen Unfall? Nee, Unfall hatte ich nicht. Okay. Okay. Herr Schmidt, meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Nee, Fragen? nein, ich möchte nur, dass das aufhört, das mit dem Schwitzen und dass ich mal Luft wieder durch die Nase bekomme. Das möchte ich. Okay. Jetzt, ich möchte Ihnen erklären, was ich machen möchte. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, dann ein paar Diagnostikmaßnahmen durchführen. Wenn nach dem Ergebnisse der Untersuchung und Laborergebnisse sprechen ich mit Ihnen nochmal. Okay? Ja, gerne, gerne, ja. Dankeschön. Bitte. Haben Kollegen noch Fragen? Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Mit Drogen habe ich keinen Kontakt. Leiden Sie unter Husten? Nee, Husten habe ich auch nicht. Ja, ist Ihnen dafür einen Auslöser gefallen? Aufgefallen? Nee. Nasenverstopfung. Nee, nee. Also ich habe keine Allergien und einen Auslöser dafür kenne ich auch nicht. Nein. Ich habe noch eine Frage. Ja. Haben Sie Partner oder Partnerin? Nee, seit einem Jahr keine Partnerin. Aber vorher ja. Ja, vorher hatte ich eine Freundin, ja. Okay. Keine Fragen haben, Ersatzgespräch anfangen. Ja, können wir gerne beginnen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Spüren Sie Schleim im Rachen? Nee, Schleimproduktion habe ich nicht. Nee, und Husten habe ich auch nicht. Läuft Ihre Nase oder haben Sie nur Verstopfen? Nur verstopft, da läuft nichts. Okay. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute Guten Tag. einen neuen Patienten eingenommen, den ich denn Aufgenommen. Ihnen vorstellen Möchte. möchte. Okay. Der Patient heißt Michael Schmidt. Er ist 38 Jahre alt und ist am 15.06.84 geboren. Er ist 72 Kilogramm schwer und 1,76 Meter groß. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit 8 Wochen bestehende persistierende Fieber und Gewichtsabnahme 8 Kilo in der 8 Wochen und Hyperhidrose und Hyperhidrose vor. Ja, aber das ist nicht ganz korrekt. Ist das eine Hyperhidrose? Nachtschweiß ist nicht Hyperhidrose. Ja. Hyperhidrose, weil ja, in dem Falle will man ja die B-Symptomatik in den Vordergrund stellen, ne? Und da Na, sollten Sie auf den nächtliche. Nachtschweiß, Ja. Nachtschweiß vor allem, ja. Okay. Persistierende Fieber, Gewichtsabnahme und Nachtschweiß vor. Und die nennt man was zusammen? B-Symptomatik. Ja, die B-Symptomatik, das müssen Sie schon Symptomatik. sagen, ne? Ja. B-Symptomatik, ja. Symptomatik. Genau. Er berichtete, dass er vor 6 Wochen wegen Sinusitis mit Antibiotikum behandelt wurde. Aber nach dem Antibiotikum habe er wieder ähnliche Probleme gehabt. Die Frage nach Hämatoma, Dyspnoe, Sehstörungen oder Lymphadenopathie wurden verneint. Oder? Habe auch Müdigkeit und Leistungsminderung. Die vegetative Anamnese ja, ist oder an der auf vegetative Anamnese sind B-Symptomatik. Außerdem klagte er Inappetenz und Insomnie. Es ist keine Vorerkrankungen bekannt. Er nehme keine Medikamente regelmäßig ein. Ja, Reiseanamnese ist unauffällig. Er ist Maschinenbau-Ingenieur. Er ist Single und habe keine Kinder. Er wohnt allein. Noxen-Anamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese leidet sein Vater an Myokardinfarktus. Seine Mutter leidet an arterieller Hypertonie. Das sagt man so nicht. Man leidet nicht an Hypertonie und man leidet auch nicht am Myokardinfarkt. Man hat einen Myokardinfarkt gehabt und man hat einen Diabetes oder Hypertonus. Dass man sagt, sie leidet an Hypertonus, das wird im deutschen Sprachgebrauch so nicht wiedergegeben. Das sagt man nicht. Man sagt, die Mutter habe Bluthochdruck und der Vater hat vor Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Das war's. Okay, alles klar. Ja. Ja. Die Anamnese ist so. Nach bisherigen Angaben gehe ich von einem hämatologische Malignite aus, aber Sie vermuten, dass der eventuell eine Neoplasie hat. Ja. Ja, gehen wir doch mal Schritt für Schritt an die Sache ran. Wenn Sie so jemanden bekommen, Sie haben ihn untersucht, was machen Sie, wenn Sie den körperlich untersuchen? Wonach schauen Sie, wenn Sie den untersuchen? Ich inspiziere alle Körper, ob es eine Hämatom gibt oder Ja. Was und noch? Man guckt, ob der Hämatome hat, aber wonach guckt man noch? Bei der Inspektion, meinen Sie? Ja, bei der körperlichen Untersuchung. Ja. Und zum Beispiel irgendwo Lymphknoten zu tasten sind. Ja, bei Lymphknoten tasten. Ja. Von Hals bis in die Leisten. Was machen Sie noch? Sie gucken, ob die Milz tastbar ist zum Beispiel. Ja, ne? Ob irgendwelche Resistenzen im Bauchraum da sind, die Sie spüren. Sie haben ihn aber untersucht und Ihnen ist nichts aufgefallen. Ja? Hat keine Lymphknoten und die Milz ist auch nicht tastbar. So. Wenn jemand in die Notaufnahme kommt, dann nehmen Sie ja auch nur Blut ab. Ne? Genau. Ich nehme Blut ab. Bei der Laboruntersuchung bestimme ich differenzielle Blutbild. Ja. Auch Leberwerte. Ja. Leberwerte. Sie gucken nach Nierenwerten, Elektrolyte und dann Entzündungsparameter und dann schauen Sie mal, ne? Ja, und Knochenmarkentnahme. Ja, nur langsam. Das mag ja schon sein, aber man macht ja nicht sofort eine Knochenmarkfunktion, sondern Sie sehen im Labor ein völlig normales Blutbild. Machen Sie trotzdem eine Knochenmarkfunktion? Ja, kann ich machen, weil der Patient hat B-Symptomatik. Sie spricht für eine Malignite. Ja, nicht ganz richtig. Aber am Ende werden Sie dann wissen, warum. Nur, wenn jetzt jemand kommt mit solchen Symptomen, dann müssen Sie strikt, Schritt für Schritt strategisch vorgehen. Ja? Okay. Sie haben die Information, die HNO-Ärzte haben den Verdacht auf eine Sinusitis gehabt. So. Mhm. Und er hat immer noch Luftnot. Sie haben Labor abgenommen und sehen, dass der Entzündungswert nur leicht erhöht ist, dass die Leukozyten ein bisschen erhöht sind, aber Sie sehen keine Knochenmarksfremden oder Knochenmarkzellen im peripheren Blut. Das heißt, Sie haben überhaupt keinen Hinweis für eine hämatologische Erkrankung erstmal im Blutbild. Mhm. Ja. Und was machen Sie dann? Jetzt müssen Sie Schritt für Schritt vorgehen. Ja? Er sagt, er kriegt keine Luft. Die Nasen sind geschwollen. Was da die Ursache ist, wissen wir nicht genau. Was würden Sie also machen? Der nächste Schritt wäre? Ein CT oder MRT vom Kopf, ne? Die Nasennebenhöhlen und einmal angucken. Was ist da los? Ne? Warum kriegt dieser Mensch keine Luft? Und der Radiologe sagt, auf beiden Seiten die großen Kieferhöhlen, also die Sinus maxillaris, sind beide ziemlich schleimhautverdickt und leicht sekretverhalten. Ja? Und Sie sagen, es ist doch merkwürdig, der hat Antibiotika erhalten und das ist nicht zurückgegangen. Und jetzt muss Ihnen sofort irgendwie differenzialdiagnostisch was in den Kopf kommen. Ja? Wenn das auf Antibiotikum nicht anspricht und der hat B-Symptomatik, woran müssen Sie dann denken in dem Falle? Möglicherweise an ein malignes Lymphom. Ne? Lymphoma. Lymphom. So. Und wenn jemand den Verdacht auf ein Lymphom hat, dann muss man was machen? Ja, CT, Thorax und Abdomen. Ja, also, sagen wir, ne? Da macht man ein Staging. Man guckt sich, ob die Lymphknotenstationen irgendetwas bieten oder nicht. Jetzt machen Sie bei dem Mann ein CT und der Radiologe sagt, er sieht keine Lymphknoten, zervikal, thorakal oder abdominell. Das Einzige, was ihm auffällt, ist, die Milz ist so merkwürdig gefleckt. Ja, in der Milz sind so punktartige Veränderungen. Aber ansonsten sieht er nichts Auffälliges. Keine Splenomegalie? Nein, keine Splenomegalie. Infectious sein? Wir wissen nicht. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir jetzt damit? Ja, also, da hat schon jemand eine gute Idee, eine Biopsie mithilfe einer Rhinoskopie, also HNO-ärztliche Vorstellung, mit der Bitte, dass aus der Nasenschleimhaut eine Probe entnommen werden soll. Ja? Das macht der HNO-Arzt, aber der Pathologe sagt, reaktiv, nichts Schlimmes, nichts Malignes. Jetzt stehen wir wieder da, wo wir waren. Was machen wir jetzt? Ja, die Idee mit der Tuberkulose ist nicht schlecht, aber wie gesagt, die Lunge ist frei, hat ja ein CT gehabt und es sind auch keine Lymphknoten vergrößert. Natürlich kann man jetzt sagen, man kann ja einen Tuberkulintest machen, ja, gucken, ob da irgendwie Kontakt mit Tuberkulose-Bakterien stattgefunden hat oder nicht. Sie machen den Test, der ist aber unauffällig. Ja? Sie, Nils Entnahme. Nils, was? Ich bin mir nicht sicher, aber Milzprobe. Milz, was machen wir mit der Milz? Probeentnahme. Kann man in die Milz einfach so reinstechen? Nicht. Jetzt frage ich was, ne? Ist natürlich gemein, ja. Früher hat man gesagt, aus der Milz kann man keine Probe nehmen. Da hat man wahnsinnige Angst, dass die Milz blutet oder einen Einriss gibt. Aber mittlerweile macht man das tatsächlich. Ja? Und wer macht sowas? Weiß ich nicht. Ja, das können entweder Gastroenterologen sonografisch gesteuert machen oder aber der Radiologe CT gesteuert. Ja? Mhm. Und die Gastroenterologen sagen aber in dem Fall, die Milz ist klein, ist unter dem Rippenbogen versteckt, da möchten sie nicht drangehen. Der Radiologe sagt, wir machen es CT-gesteuert. Ja? Mhm. Und der kriegt die Punktion, CT-gesteuerte Punktion. So. Jetzt sind wir auf die Pathologie gespannt. Was ist da rausgekommen? Ja? Der Pathologe sagt, er sieht vermehrt so riesenzellartige Granulome. Was ist das dann? Also eine sogenannte Granulomatosa. Was ist das dann? So epitheloidische Granulome. Eine Sarkoidose. Ne? Ach so. Jetzt stellt sich die Frage, Sarkoidose, Lunge frei, Schleimhäute der Nase und irgendwie nur die Milz. Geht das? Mhm. Ja, das geht. Ja? Es gibt verschiedene Formen der Sarkoidose. Es ist nicht nur eine Lungenkrankheit. Es kann auch eine sogenannte Miliar-Sarkoidose geben, wie die Miliar-Tuberkulose. Das heißt, auch Organe können befallen sein. Die Sarkoidose kann eigentlich alles Mögliche befallen. Die Haut, die Nasennebenhöhlen, die Augen, Organe von Leber oder Milz oder aber auch die Lunge alleine. Jetzt hat er keinen Lungenbefall und wahrscheinlich einen Nasennebenhöhlenbefall, den wir mit der Biopsie nicht nachweisen konnten. Mhm. Und die Milz beweist, dass der eine Sarkoidose hat. Passt denn die B-Symptomatik dazu? Könnte sein. Aber Sarkoidose nur Fieber, Gewichtsverlust, nicht und meisten Lymphknoten, Größerung und Arthralgie. Aber diese Patienten keine Symptome, nur B-Symptomatik. Nur B-Symptomatik, genauso ist es die Luftnot und B-Symptomatik. Was ich damit sagen will, ist, man darf nicht einfach nur sich danach richten, was in den Lehrbüchern drin steht, dass das unbedingt diesen Verlauf haben muss mit Arthralgien, Lymphknotenvergrößerung. Das muss nicht immer dabei sein. Man muss einfach nur seine Theorie, dass da etwas ist, was nicht dahin gehört. Ich wollte von Ihnen auch nicht von Anfang an wissen, dass das eine Sarkoidose ist. Die Diagnose kommt am Ende durch die Diagnostik heraus, sondern Sie gehen einfach strategisch vor, dass Sie sagen, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, da ist eine B-Symptomatik. Wenn ich klinisch nicht weiterkomme, mache ich Bildgebung. Wenn ich damit nicht weiterkomme, mache ich eine Biopsieentnahme. Hätte ich einen Lymphknoten gehabt, hätte ich eine Lymphknotenextirpation vorgenommen. Aber wenn ich keine Lymphknoten habe, muss ich eine Organpunktion machen. Und die Organpunktion, das ist beweisend. So, wenn ich jetzt weiß, dass da in der Milz eine epitheloidzellige Granulomatose, also Sarkoidose, nachgewiesen ist, dann sage ich, aha, jetzt kann ich ja auch nach bestimmten Laborparametern schauen. Wissen Sie, nach welchen Werten man im Blut bei Sarkoidose schaut? Ja, es gibt so zwei Marker. Danach schaut man eigentlich, wenn das eine Sarkoidose ist. Man guckt einmal nach dem ACE. Ja. ACE und was war das andere? Jetzt ist mir das selber entfallen. Das sind Neopterin. Ja. ACE und Neopterin, das sind die zwei Marker, nach denen man schauen kann. Wenn die erhöht sind, dann haben sie eine Sarkoidose auch irgendwo laborchemisch bestätigt. Ja? Aber die Histologie ist führend. Es gibt verschiedene Formen. Zweite Labor, ja? Zweite Labor nochmal bitte. Neopterin. Neopterin. Ja, ACE, also Angiotensin Converting Enzym, mhm, und Neopterin. Das sind die zwei Parameter, mit denen man nach einer Sarkoidose fahnden kann. So, es gibt natürlich verschiedene Formen der Sarkoidose, die dann auch so bestimmte Syndrome machen können. Ja, je nachdem, was befallen ist, was Sie gesagt haben, Herr Gündüz, mit Arthralgien oder aber Uveitis und Lymphknotenvergrößerungen. Wie nennt man das? Das ist ein Löfgren-Syndrom. Ne? Ja. Ja? So bestimmte Formen der Sarkoidose. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt auch eine Sarkoidose der Haut. Wonach muss man jetzt bei diesem Menschen nochmal schauen, wenn man jetzt den Verdacht hat, dass der, oder jetzt den Hinweis hat, dass der eine Sarkoidose hat? Wonach guckt man noch? Da gibt es einen ganz bestimmten Begriff, was bei der Sarkoidose meistens immer vorkommt, und zwar auf der Haut. Ein Erythema nodosum, ne? Ja. Das sind so kleinste Erhabenheiten, die so beulenartig so ein bisschen in der Haut hart werden. Dann entsteht da drumherum so ein Vorhof, ein roter Vorhof. Und dieses rote Areal, der wandert, ja, der wird größer, der Kreis wird größer, größer, größer, der wandert einfach. Und das ist so ein Erythema nodosum, ja, so ein rötlicher Knoten, sagt man. Ja. Und das ist eigentlich typisch für Sarkoidose. Und danach hätte man bei diesem jungen Menschen gucken müssen. Ja? Vor allem an den Unterschenkeln, ja? An den Beinen entsteht sowas. Und wenn er das gehabt hat, und dieser junge Mann hat das, man hat ihn aber nicht danach gefragt. Ja? Das ist ihm auch gar nicht so aufgefallen. Er hat nur gesehen, an einer Stelle hat es gejuckt und nach 2, 3 Tagen war das Jucken weg. Aber das ist ein bisschen rot gewesen, das alles. Ja? Wie entsteht denn so eine Sarkoidose? Autoimmun. Bitte nochmal. Autoimmun. Ja, das Immunsystem spielt zurück. Wir wissen nicht genau, warum die Sarkoidose entsteht. Und wie behandelt man die Sarkoidose? Immunsuppressiv oder? Muss man das immer behandeln? Ja, je nach Stadium oder je nach Klinik kann man. Je nach man Klinik, nicht nach Stadium, mhm, weil nicht jede Sarkoidose muss behandelt werden. Nur wenn die Sarkoidose Probleme macht. Ja, dieser junge Mann mit seiner Luftnot und mit seinem Nachtschweiß, den würde ich behandeln. Wie würde man den als allererstes behandeln? Was ist da so die Therapie? Kortikotherapie? Ja, Steroide geben. Na klar, als allererstes Steroide geben. Ja? Mhm. Und wenn das mit Steroiden nicht stabilisiert werden kann, dann können Sie auch mit Immunsuppressiva reingehen. Was weiß ich, können Sie nehmen, was Sie wollen. Ja? Ob Sie jetzt das Azathioprin nehmen oder vielleicht was anderes oder die neueren Medikamente mit irgendwelchen Antikörpern, das können Sie auch machen, Infliximab oder ähnliches, das bleibt Ihnen überlassen. Aber es ist schon richtig, wie Sie gesagt haben, immunsuppressiv behandeln. Ja? Und der erste Weg ist immer Steroide geben. Aber wenn jemand keine Beschwerden hat, ja, es ist einfach nur was aufgefallen, man hat die Sarkoidose nur festgestellt, dann wartet man meistens ab. Man sagt, watch and wait. Wieso? Weil das manchmal auch schon alleine abheilen kann. Das kann von alleine wieder weggehen. Ja? Es muss nicht immer behandelt werden. Nur wenn die Leute Probleme bekommen, klinisch symptomatisch werden, dann muss man das machen. Tatsächlich habe ich vor 10 Tagen so einen jungen Mann gehabt. Ja? Der war nicht nur in der Uniklinik in Frankfurt gewesen, wo die HNO-Ärzte den 10 Tage antibiotisch behandelt haben. Nach 4 Wochen ist er bei uns in der HNO aufgenommen worden. Die Ärzte haben wieder dieselbe Verdachtsdiagnose gehabt. Die haben dem Antibiose gegeben. Und dem HNO-Arzt ist aufgefallen, dass sein Fieber nicht weggeht und dass er jeden Tag auffiebert, bis über 39 Grad. Und dass der Mann anhaltenden Nachtschweiß hat. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen die Hämato-Onkologen mal drauf gucken und uns sagen, was da los ist. Er hat sofort ein CT machen lassen und die Radiologen haben gesagt, da ist eine Schwellung, das könnte ein Lymphom sein. Welcher Ort? Und dann kam das Ganze eben zum Rollen. Und die Probeentnahme aus der Nasennebenhöhle hat nichts ergeben. Und dann haben wir hin und her überlegt, was machen wir? Hat keine Lymphknoten, hat ein Staging bekommen. Der hat sogar auch eine Knochenmarkspunktion bekommen. Nicht, weil wir im Blut den Verdacht auf eine Erkrankung haben, sondern mehr oder weniger, weil wir verzweifelt waren. Ja? Wir wussten nicht, was ist das in der Milz? In die Milz wollten wir nicht sofort reinstechen. In der Nase konnte man nichts nachweisen. Da war die Überlegung, ob er vielleicht eine Leukämie hat, was man nicht sieht, ja, im Blut. Aber sein Blut war völlig unauffällig. Sein Knochenmark war völlig unauffällig. Hat man keine Hinweise für irgendeine hämatologische Erkrankung gesehen. Und dann haben wir im Tumorboard die Gastroenterologen, die Chirurgen und die Radiologen gefragt. Die Frage an die Chirurgen war, die Milz komplett rausnehmen, damit wir wissen, was da los ist. Der Chirurg hat gemeint, ja, kann man machen. Dann hat der Gastroenterologe gesagt, man könnte auch punktieren, aber die ist zu klein, da wollen die nicht reingehen. Und dann hat der Radiologe gesagt, für ihn ist das kein Problem, er sticht da rein. Und dann haben wir in die Milz reinstechen lassen und dann kam eben das Ergebnis mit der Sarkoidose. Ja? Und der junge Mann hat fast 2 Monate dieses Problem gehabt. Ne? Mhm. Und er hat vom Chef ein bisschen Steroide bekommen und die Symptomatik war schlagartig weg. Aber warum hat diese Patient immer Fieber oder B-Symptomatik? Weil das Immunsystem verrückt spielt. Ja? Das Immunsystem hat Probleme, deswegen entstehen ja auch diese Granulome. Ja, das B-Zell-System macht Probleme. Sein Immunsystem kommt einfach durcheinander. Sowas wie eine Autoimmunkrankheit, wie Rheuma oder ähnliches. Mhm. Und das führt dann dazu, dass irgendwelche, was weiß ich, Mediatoren freigesetzt werden, die zu Fieber führen. Das Immunsystem merkt, dass da etwas nicht stimmt. Dadurch entsteht Fieber und damit das Fieber weggeht, schwitzt man, damit der Körper sich abkühlt und das ist dann eben Nachtschweiß. Ja? Und mehr ist es nicht. Also das Immunsystem ist das Problem. Und da man aber nicht genau weiß, wo das Problem des Immunsystems liegt, kann man auch nicht gezielt therapieren. Sondern man macht eine immunsuppressive Therapie, weil das Immunsystem das Problem ist. Wobei Sarkoidose wird mit häufiger betroffen? Milz ist nicht immer betroffen, nein. Die häufigste Sarkoidose ist ja auch eine Lungensarkoidose ja. Und nicht Haut oder Leber oder Milz. Ja? Ich wollte einfach nur Ihre Sinne schärfen nach dem Motto, nicht jede B-Symptomatik muss gleich mit einem Malignom einhergehen. Ja? Nicht mit Begriffen herumwerfen. Seien Sie vorsichtig, weil wenn Sie denen sagen, das ist ein Lymphom, dann sagt er, woher wissen Sie das? Haben Sie Röntgenaugen? Können Sie in den Körper reingucken? Was ist da los? Keine Diagnose, einfach nur Verdacht äußern. Sie sagen dann, das kann eine Sarkoidose sein, das kann eine Tuberkulose sein, das kann auch ein Malignom sein. Wir wollen aber jetzt eine weiterführende Diagnostik machen. Und eine besondere Sache bei Sarkoidose ist auch noch, wenn die Niere vor allem befallen ist, ja, dann kann auch eine sogenannte Hyperkalzämie entstehen. Eine Hyperkalzämie kann manchmal auch entstehen. Das ist aber bei ihm alles nicht der Fall gewesen. Das war auch für uns so ein bisschen irritierend, weil der keine Lymphknoten hatte, weil die Laborwerte völlig unauffällig waren. Und pardon. Das war so ein bisschen problematisch bei dem jungen Mann. Aber am Ende ist man fündig geworden. Und das ist auch nicht sehr selten. Mit Patienten müssen Sie immer Schritt für Schritt vorangehen. Ja? Sie untersuchen sie. Sie nehmen Blut ab. Sie schreiben EKG. Sie machen gegebenenfalls ein Röntgen. Und je nachdem, wenn der, wie er jetzt mit Luftnot in den Nasennebenhöhlen kommt, machen Sie ein CT. Ja? Dann brauchen Sie kein Röntgen von der Lunge. Machen lokal eine Bildgebung. Und dann stellen Sie ihn HNO-ärztlich vor. Und wenn Sie dann nicht weiter vorankommen, machen Sie ein Staging. Sie suchen einfach etwas. Ja? Aber nicht immer in eine Richtung denken und da festbleiben. Das sollten Sie nicht machen. Das ist nicht gut. Ja. Ja? Aber nach nur anamnestischen Angaben kann man nicht sofort so Sargoidos denken. Nein, sollen Sie auch nicht. Sollen Sie auch nicht. Sollen Sie auch nicht. Sie können auch nicht anhand der Anamnese auch von einem Lymphom sprechen. Das können Sie auch nicht wissen. Die Histologie ist beweisend für ein Lymphom oder für eine Tuberkulose oder eben für eine Sarkoidose. Oder das hätte auch eine andere Erkrankung, ein HNO-Tumor sein können. Also ein Plattenepithelkarzinom der Nasennebenhöhle hätte es ja auch sein können. Aber das hat die Histologie nicht ergeben. Das war nicht beweisend. Ja? War das zu schwer? War das zu problematisch? Ein bisschen schwer, aber nicht problematisch. Nicht problematisch, ja. Ich denke, das wird auch sehr häufig gefragt. Ich persönlich bin in meinem Leben 3-mal über Tuberkulose gefragt worden. Im Studium, in der Abschlussprüfung und auch in der Facharztprüfung. Ja?